Hier ist Bass Sultan Hengst. Am 8. Mai ist endlich Zahltag. Da kommt mein Album. Das beste Album überhaupt. Das beste Album in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in 3 Jahren. Ich freue mich, dass ein guter Freund von mir bereit ist, das Snippet zu hosten. Und das ist Olli Banjo. Banjo, sag mal Hallo zu meinen Fans. Danke, Banjo. Also, wie gesagt, am 8. Mai kommt mein Album Bass Sultan Hengst Zahltag. Kauft es überall bei Amazon, bei Beatles, bei MZ, im Laden. Keine Ahnung. Olli Banjo, Bass Sultan Hengst. Oh! Hast du mich vermisst, Baby? Kreuzberg, Schöneberg, jeder hier gibt mir Props. Goldkette, Kragenhof mit Handy am Ohr. Alle deutschen Rapper blasen mehr als Ventilatoren. Neukölln, Tempelhof, jeder hier gibt mir Props. Ich töte deine Kinder, ist keiner meiner Witze. Deine Mutter googelt diesen Song mit meiner Witze. Bass Sultan Hengst, Lichterfelde bis nach Neukölln. Guck, was ich kann, ich geb dein Aufpasser neuen Schellen. Du bist nicht Toni mit deinem 80er Hemd. Mann, ich ruf deine Frau und leg sie flach wie Parkett. Kinect. Am 8. Mai ist Zeittag. Mich ist MySpace, nur darum mit Koks zu handeln. Meine Top-Friends sehen aus wie die Thermos Wanted. Für deine Brot, das ist mein Stahlbody, Dauglotte. Bass Sultan Hengst! 80 Kilo Powerboxe, das ist Fick dich Business. Dass deine Freundin eine Nutte ist, heißt nicht, dass du Pimp bist. Ich pack der Schlampe in ihr Glas ein paar Koma-Pillen und fick sie hart in mein Studio auf mein Coca-Film und leg sie Mitternacht nackt ab vor deiner Tür. Deine Mutter lässt dich bang an der Côte d'Azur. Ich hab dein Song gehört und hab mich tot gelacht. Dass so viel Scheiße in 2 Strophen passt. Weiber sehen mich live und fang an zu heulen. Ich schau mir Saw 3 an und fang an zu keulen. Du hältst dich keck immer noch für den krassen Mann. Komm nach Neukölln und das Schild mit der flachen Hand. Funkel, kleiner Stern. Die Kinex an deine Freundin gern. Du brauchst dich nicht beschweren. Sicher drauf, wenn sie sich wehren. Mein Freund ist ein Opfer. Kanaken sind viel cooler. Komm, fick mich bitte. Komm, fick mich bitte. Sultan, der deine Ziele versaut. Du Schlampe, willst ein Kind von mir, ich ramme Knie in dein Bauch. Sag nur ein dummes Wort und du läufst fort auf Parkrücken. Deine fette Mutter, sie macht Armdrücken. Deine Frau braucht keine Liebe, sie braucht Hartschwanz. Jeder Penner legt sich auf sie rauf wie auf ne Parkbank. Rede nicht von Ghetto, deine Hut ist eine Ferieninsel. Hier siehst du mehr Scheiße als im Babywindel. Der Flow ist majestätisch, exzellent. Für euch bitte ab heute nur noch Majestät und Exzellenz. Armageddon, Angst ist nicht existent. Geddon Hengst, Angst ist eure Existenz. Was geht ab? Bruder, gib mir ein Chuck. Bruder, auf deine Stadt. Bruder, wir geben kein Fuck. Bruder, für die frommen Leute und die Draufgänger. An alle Deutschen und aus. Ein Hurensohn wird nicht. Phoenix, seid ihr da? La la la la. Arzen, seid ihr da? La la la la. Das Party in der Hood, in einem Holzfällerhemd. Du hast gefuckt, das ist Part 3 von Goldkettenkrieg. Am 8. Mai ist Zahltag. Du weißt doch, was ich will. Ich war nie einer deiner Jungs, kack auf das Geld. Scheiß auf den Fame, Mann, ich mach's lieber selbst. Bin als Erster gegangen, hab bis heute nichts bereut. Bin kein Teenie-Idol, nein, ich bleibe mir treu. Ich bin ein ex-guter Junge, ex-guter Junge. Bin ein ex-guter Junge, ex-guter Junge. Bin ein ex-guter Junge, ex-guter Junge. Bin ein ex-guter Junge. Erstmal willst du mich ficken, dann lässt du dich nicht blicken. Kommst nicht drauf klar, ich hab immer schon auf dich geschissen. Ihr seid eh Spasten, wolltest mich nicht gehen lassen. Kackte auf das Geld, hab dich nur da einfach stehen lassen. Holst sie Kai und Eck, dann war Echo wieder weg. Und auf einmal nennst du dich ein Ghetto-Präsidenten. Bist ein Clown-Spaß, du's allein nicht drauf hast. Jeder Kenneck weiß, dass du mein Image geklaut hast. Sein. Mit wem machst du Fox-Natze? Nicht mit mir. Was du auch tust, du machst es nicht mit mir. Rapper haben gerne Streit, aber nicht mit mir. So kannst du mit deinen Freunden reden, aber nicht mit mir. Ich bin nicht so ein Typ, mit dem du sowas machen kannst. Ich bin zu busy für den Scheiß, hau mal ab mit deinem Affentanz. Du hast am Zaun nicht alle Latten dran. Wenn du glaubst, meine beiden Hände packen an, mach alleine. Ich bin für so eine Kacke nicht zu haben. Du ziehst um und musst Kisten tragen, brauchst du mich gar nicht zu fragen. Egal was du vorhast, ich mach's nicht. Ich mach nur mein Ding und dabei belass ich's. Ich feier mich. Das Leben geht hier weiter, manchen geht es gut und manchen nicht. Die ficken und der wird gefickt, doch der Block bleibt stehen und du stirbst in Ketten. Denn wer heute stirbt, ist dann schon ab morgen vergessen. Das Leben geht hier weiter, manchen geht es gut und manchen nicht. Die ficken und der wird gefickt, doch der Block bleibt stehen und du stirbst in Ketten. Denn wer heute stirbt, ist dann schon ab morgen vergessen. Sie war erst 17, halb deutsch, halb polnisch. Ihr Vater akzeptierte ihren Freund nicht. Sie wurde streng erzogen, ihr Vater meint, er müsse aufpassen. Keine Ausnahmen, sie durfte kein drauf machen. Statt zur Schule ging sie jeden Morgen sich mit ihren Freund treffen, dachte, es kann nichts passieren. Doch der Vater hat es mitgekriegt, hat ihr eine Schelle verpasst. Dem Freund eine Schelle verpasst und sie in den Keller gebracht. Schließ die Augen und alles wird so schlimm um mich. Ich kann's nicht glauben, dass ihr Missgeboten geschluckt ist. Auch wenn die Welt sich morgen nicht mehr dreht, ich bleib stehen. Ich bin Legende, ewig am Zeiger drehen. Schließ die Augen und alles wird so schlimm um mich. Ich kann's nicht glauben, dass ihr Missgeboten geschluckt ist. Auch wenn die Welt sich morgen nicht mehr dreht, ich bleib stehen. Ich bin Legende, ewig am Zeiger drehen. Ich zeig dir heute Nacht meine Welt. Mach deine Augen auf, Soldat, ich sorg dafür, dass heute einer fällt. Ich nimm das alles ernst, sterbe dafür. Sag mir, warum liegen all hier die Scherben von mir? Doch ich spüre keinen Schmerz mehr, ich hab das Herz leer. Warum tust du so den Spaß, als ob das wär? Ich kann mit dem Rest von den Rappern nichts anfangen. Mach mal halblang Spaß oder ich lad die Punk an. Uno, two, tres, four. Dein Hartz IV Job, hau auf dein Kopf mit deinem Spazierstock. Dass ich aufhöre mit Rap hat in die Hoffnung geweckt. Ich begrüße neue Rapper mit einer Hoffnung zu kick. Und ich wusste, dass ich die Kurve wieder krieg. Denn die Hure regt mich auf wie eine Hure, den ich fick. Perfekt, es wird ins Arschloch gefickt. Hör den Song und du merkst dann, wie planlos du bist. Du willst mehr von mir sehen, dann musst du mehr von mir geben. Komm, zeig dich ganz. Erstmal machst du auf Distanz und mach ich auf arrogant, bist du auf mein Schwanz. Du willst mehr von mir sehen, du musst dich mehr zu mich drehen. Komm, zeig dich ganz. Jede Pforte wird gefickt, auch wenn ich 40 bin. Ein Gangster hört sich nicht. Das letzte Mal wär mein letzter Track krass. Ich fick deine Mutter, ich mach weiter, sag mal was jetzt. Scheiß auf jeden Rapper, ich bin arrogant und ich fixiert. Fick deine Schwester, während du Krüppel noch diskutierst. Wie kann er nur behaupten, dass er's nicht mehr macht? Fakt ist, ich bin wieder da und hab was mitgebracht. Und dein Forum meint, ich mache das nur wegen dem Geld. Auf jeden, ich mach das nur wegen dem Geld. Mai ist Zahltag. Was wird denn Hanks? Joker, I love money, gangbang, gangbang. Du guckst zu viele Filme, du Scarface-Wurze. Los geht's! Nummer 1! Ich fick deine Mutter übertrieben. Und zu zwei steck ihr mein Ding tief in den Hals. Bis ich schreib Mund auf die Throat. Bis sie weint. Hey, zieh dich aus. Ich komm auf die Titten oder Face. Oder Bauch. Dreh dich um auf den Rücken, komm ich auf. Ja, genau. Ich kann nichts dafür, Mann, du bist ne geile Sau. Also gut, ich muss dir gar nicht lange überlegen, was ich schreibe. Gib mir das Mic, ich zeig mich von meiner Schattenseite. Du bist auch ein Gangster, leider nein. Ich schlage mit meinem Kopf Autofensterscheiben ein. Ich bin so geil, keine Olle kann mir widerstehen. Sogar deutsche Rapper wären schwul, wenn sie mich sehen. Greif nach der Titte mit der rechten wie ein Herzinfarkt. Menage à trois, mein Schatz, gib Gas. Das, was uns beide verbindet, ist mein Schwanz in deinem Arsch. Es sind Jenny, Sandy, wann und wo immer. Ich habe Bräute, die mir saugen als eine Reinigungsfirma. Fick die Welt. Ich hab mein Schwanz in der Hand und ich fick die Welt. Fick die Welt. Ich hab mein Schwanz in der Hand, Mann, ich fick die Welt, fick die Welt. Ich hab mein Schwanz in der Hand und ich fick die Welt, fick die Welt. Ich hab mein Schwanz in der Hand, Mann, ich fick die Welt. dessen Tochter schwarz an ist. Ich diss dich, Kanake, auch wenn du mein Landsmann bist. Was glaubst du, wer du bist und könntest über mich urteilen? Ich mach auf Ass und lass dein Kind nach der Geburt fallen. Arschkarte, Diesel, durchgefickt, der nächste bitte. Guck, Sonny Black, wie ich deiner Frau die Kehle ficke. Das ist ein nicht normaler Tag, du nennst es Amoklauf. Guck, ich bang deine Frau, spuck auf der Asche drauf. Am 8. Mai ist Zahltag.